WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen heute zu einer Geschichte über das vermeintlich kleine Leben. Der Autor Gerhard Pötsch versucht, irgendwo zwischen Verklärung und Behauptung, sich das Vergnügen der erzählerischen Draufsicht auf eigene Weise anzueignen. Krebssohlen auf Vorstadtpflaster heißt sein Stück, und mit der Ausstrahlung folgen wir heute diesem Hörerwunsch. Ich habe mir das Hörspiel gewünscht, ich habe es schon mal gehört vor einigen Jahren und ich möchte es eigentlich noch mal wieder hören, weil es mir sehr gut gefiel. Es zeigt so in Alltagssituationen viele Einzelschicksale in kurzen Episoden und das gefiel mir. Das war so auf 24 Stunden begrenzt und das scheint in der DDR zu spielen, in den 50er, 60er Jahren. Und solche Hörspiele höre ich immer ganz gerne, die sich so mit alten, älteren Sachen beschäftigen. Erzählt uns Jürgen Köhler, der Hörer, auf dessen Wunsch wir das folgende Hörspiel heute senden und das tatsächlich in der DDR spielt und uns ein Stück Zeitgeschichte präsentiert. Der Autor gibt uns ein Bild von den späten 50ern, wie zwei Menschen sich erinnern an ihre Kindheit in diesen Jahren, an ihre Straße in ihrem Leipzig. Krebssohlen auf Vorstadtpflaster. Hörspiel von Gerhard Pötsch. Was war das? Fährt rückwärts in die Zeit. Das ist nicht möglich. Die Zeit, so wenig sie dauert, fährt sie gar rückwärts. Es ist die Straßenbahn. Die Straßenbahn, die fährt. Und Naumann, würdiger Kolonialwarenhändler. Ganz neu! GF58! Markthalle. Weiß, dass selbiges bereits per Schiene zu ihm unterwegs ist. Der Fahrer kurbelt. Gleich kommt die Kurve, in welche sich Otloffs Große aus der Priesnitz drüben so forsch gelegt haben soll, dass seine BMW funkenstiebend übers Pflaster zog. Während seine fleischfarbene Beinprothese gleich quer über zwischen den vorm Fleischerschlange stehenden Frauen zu liegen kam. Was mehrere Ohnmachten ausgelöst haben soll. Na bitte. Es ist also morgen. Richtig. Ein Salat, Kohlrabi, Gurken, grellrote Radieschen voll beißendem Weiß. 25 Pfennig, das Bund. Und es ist deine Straße. Ja, und es ist deine Straße. Es ist einer deiner frühen Sommer, in deiner nie gänzlich zur Ruhe kommenden Stadt. Noch schmeckt die Luft nur schwach nach dem Staub der Gießerei. Aber bald wird sie den angestauten Schmutz der Nacht nachlässig über unser Vorstadtviertel husten. Und die täglichen Waschfrauen, welche eben noch sonnengebleichte Träume in ihre Körbe falteten, werden trotzdem ihre Segel setzen. Es ist einer deiner Tage, der hier beginnt. Und es wäre läppisch, ihn bereits vergangen zu wähnen. Es ist die Gemüsestraßenbahn. Hör hin! Naumann hastet mit seiner hartgummibereiften Stechkarre. Hartgummi? Ja, über die Stöße zwischen dem Gehweg Plattenstraße auf, wo seine Gemüsekisten an der Ecke aufgestapelt stehen. Genau gegenüber dem Krankenhaus, auf dessen Balkon Morgenmantel umwehte Patienten die unverzichtbare erste Zigarette tief genießen. Moin, Naumann! Nicht so fleißig, nicht so fleißig! Und straßab in sein Geschäft. Trommelt damit die vorwitzigsten der halbwüchsigen Burschen vor die Türen der Häuser. Herr Naumann, ich zur Frau, was denn heute mitgekommen? Gibt's schon Melonen? Im Mai, du Wuschelkopf. Vom Turm der Krankenhauskapelle schlägt die Uhr. Wir passen auf Ihre Stiechen auf. Womöglich fehlt sonst noch was. Verflixte Bande. Müsst ihr denn nicht zur Schule? Na, mir soll es recht sein. Bekommt dann jeder einen Kohlrabi. Kohlrabi? Oh, Kohlrabi. Muss ganz unten stehen. Dafür machen wir es gerne. Sie können sich ruhig Zeit lassen. Beim Männerchorleiter Stein, vierte Etage, brüllt das neue Kind. Martina, wo bleibst du mit der Milch? Und Mutter Rote, erste Etage, genau, öffnet ihrem Mann, angestellt beim Rat der Stadt, die Tür. Schiss, Babsch, fehlt nicht so viel heute. Dienst ist Dienst. Die Straßen wollen sauber sein, Mutter. Männerchorleiter Stein, dem die vortägige Feier wieder mal seine grüne Furche ins Gesicht schnitt. Vierter Platz beim Chorwettstreit, aber Publikumslieblinge, das gab Runden. Bittet um Ruhe. Martina, älteste Schwester des brüllenden Kindes, träumt sich dieweil in ihres Franks galoppierende Hände. Und wie sie den Jagenden durch Zungen kusst, eingespitzelt, einfach hin und her und durch die Nase geatmet, so beruhigt, dass seine Arme zu Klammern werden, die sie zum Vergehen an ihn pressen. Trotzdem keine Schwachheiten, von wegen alleine feiern, nur mit mir. Bei uns wird das alles ganz anders. Die liebestolle Blonde, Parterre vis-à-vis, entlässt gerade ihren letzten Gast. Der Letzte ist der Liebste. Fix, nun mach schon. Völlig ungeniert. Also, da sei doch Gott vor, so ein Loder. Hast du noch genau mitbekommen, ha? Da kommt Freude auf. Der ist mobiler als dein Lulli. Oh, Impertinenz. Ausgerechnet von dieser Person. Wir sprechen uns noch. Nun sag doch Oma was. Yvonne ruft ihren Sohn. Daniel? Ich bin die Yvonne und wurde geboren vor Paris. Mein Mann heißt Kurt und wir lieben uns sehr. Jetzt wohne ich hier und manchmal brauche ich schweren Wein, damit ich nicht friere. Ja, wo bleibt er denn nur? Daniel! Was die rumschreien muss, hört überhaupt nicht, der Bengel. In der Schule soll es auch hapern mitten. Wo die doch selber nicht mal richtig Deutsch sprechen kann. Einkaufen geht er aber. Weil da was hängen bleibt. Nachrechnen wird sie doch können. Wissen Sie es? Aber sauber ist sie. Sie waren wohl schon drin. Der Kurt, der trinkt viel in der letzten Zeit. Mischehe passt eben doch nicht zusammen. Wie meinen Sie denn das? So, ihr Frauen, meine Treppe macht sich auch nicht von alleine. Seien Sie doch nicht gleich so gift. Hätte ja aber auch hier eine finden können. Der Kurt. Ist doch wahr. Aber genau. So ein großer, starker Mann. Hätte er sie sitzen lassen sollen? Wer lässt sie schon mit der Besatzer ein? Warum hast du mich hierher gebracht? Weil ich dich liebe, du ohne Haare furchtbar ausgesehen hättest. Und weil ich deine Heimat sein wollte. Was ist denn, Mama? Du musst in die Schule, mein Kind. Lauf, lauf! Männerchorleiter Stein, gerade so zerknittert wie sein Nachtgewand, stellt Musik ergeben gegen die Widrigkeiten des Morgens. Niemand schläft jetzt mehr. Babys nuckeln friedlich an Zipfeln und Daumen. Wasser brodelt pfeifend aus Töpfen. Ein Fähnchen angebrannter Milch verflattert. Fensterflügel klirren blank zum Himmel, wo der Mond einnickt. Gardinen bauschen zerrend die Häuser. Kater schwärmen zum Tagesschlafheim. Schornsteine hasten Rauch aus. Ein Moped klappert seinem Geknatter davon und Großvater Paul prustet unterm Wasser genüsslich den Rotz durch die Finger. Es zuppelt und brabbelt, es schlurft, schmatzt, patscht, rappelt und raschelt. Es schnieft, schmaucht, schnalzt und rülpst, es poltert und tapst, grunzt und furzt, belehrt, kichert und singt, ist streng, gescheit und täppisch, wird getätschelt, gescheitelt, beflochten, gedrängt, wird geliebt. Bald zieht Ruhe ein. Ruhe. Der Duft frisch gemahlener Bohnen. Radiomusik. Bald. Es ist die Zeit des Schulbeginnes. Hey, Sel! Ist denn hier der Zimmermann nun endlich zugezogen? Ein gewisser Robert Zimmermann. Der meint uns. Seppel? Du und ich? Wie könnte ich ein Seppel gewesen sein? Versteh doch, dich meint er. Dich allein. Zimmermann also. Robert Zimmermann. Nein. Wer weiß, wo der abgeblieben ist. Oder war der nicht? Nie gehört. muss jetzt auch los. Es ist schon sehr spät. Müssen Sie eben suchen. Müssen Sie eben. Klar muss ich, wer sonst. Wenn eins sogar einen Brief an den schreibt. Naja, irgendwo wird er schon glücken. Ich hatte vergessen. Was? Ich hatte tatsächlich vergessen, wie ich gerufen wurde. Gerufen werde. Mir war halt seit dieser Zeit unwirklich weit weg. Und doch kann ich das Leder der mächtigen schwarzen Zeitungstasche riechen, die, wenn der Briefträger durch Wind und Wetter zu uns gestapft war und nachdem er geschellt, geheimnisvolle Nachrichten der dicken Tante Marianne, welche beim Treppensteigen pfiff und fauchte wie eine buckelnde Dampflok, überbracht hatte, etwas verströmte, was mich erwartungsfroh und ängstlich zugleich stimmte. Etwas, das ich später nur noch ein-, zweimal kurz vor dem ersehnten Treff mit einem mir zugetanen Mädchen verspürte. Ja. Ja, ich kann die Nässe riechen, welche in seiner Uniform hängt. Und erinnere deutlich die Zigarren. Richtig. Diese saftigen Bauchbindenprotze. An denen er immer so nuckelt, dass sein Mund dem eines Säuglings gleicht. Weshalb wohl alle Welt freundlich zu ihm ist. Der Brief. Der Brief. Es ist wahr. Ein freundlicher alter Mann. Wer empfängt, kann leicht geben. Nur wer gibt, empfängt. Oh ja. Erinnern, wieder das Vergessen. Zu schnell vergeht sonst Zeit vor Zeit. Und Augenblick vor Augenblick. Die Tante! Da schickt noch meine Ursel mit, du gutes Kind. Wie sagt man? Danke. Oh. Von wo daher? Na, du lauf schon. Und stell dir vor, sie wollen heiraten. Das freut mich für Sie. Nein, wirklich, Marianne, das freut mich ja so. Und wie ist er, dein zukünftiger Sohn? Ach, das ist kein einfacher Arbeiter. Der ist Brigadier. Unsere dicke Marianne watschelt, plappert, schwatzt so gern, hat ne Tochter Ursula, Ursula fehlt der Papa. Unsere dicke Marianne watschelt, plappert, schwatzt so gern, trägt manch heiße, stille Lust unter ihrer schweren Brust. Unsere dicke Marianne watschelt, plappert, schwatzt so gern. Unsere dicke Marianne lebt so gern, isst so gern. Nach all den Jahren, anders wär's ja wohl auch ein Wunder. Na lauf, Junge, lauf, hier hast du. Lauf, hol vom Bäcker Amerikaner. Amerikaner, Ketchup, Gummi und Rauch und Philip Morris. Was sie erzählen, Opa Paul? Sagt Walli Schwalbe. Deren Junge? Wuschliger Sam! Gerufen wird und so dunkel ist wie der Keller, in den sie gerade steigt. Der letzte Brief nach Alabama ist wieder stecken geblieben. Ja, Amerika. Ach, Schwäbchen. Wirst du letzt noch verdorren aus lauter Papier mit Kritzel und keine Antwort kriegen. Dabei hast du so üppige Titten, an denen sich ein Mann sofort laben möchte. Die reinsten Oasen. Opa Paul. Ja, nein, nun reg dich schon ab. Leben wie eine Nonne, nee. Dazu bist du doch nicht auf der Erde. Opa. Ja, ja, schon gut, schon gut. Merke, einmal ist kein Mal. Machst die Kerle geradezu verdursten nach dir, so wie du gebaut bist. Dann lass sie gefälligst auch am Quell ersaufen. Öffne dich für dahin der Welt. Ach, Walli, Walli. Hier ist Samba, hier ist Samba. Was steht da? Das Glück vor deiner Tür. Hier ist Samba, hier ist Samba. Und am Ende. Die Straße herunter, vorbei an Naumanns Geschäft. In 10 Minuten wird die Jalousie raufgeleiert. Vorbei auch an Männerchorleiter Steins Musik, schlenkert Wachmann Kitze. Lacke und Farben seit circa 10 Jahren. Ein hagerer Mann, Arme wie Windflügel. Der Schatten seiner Gestalt. Schmal wie ein Eisen aufs Pflaster knallt. Die Frau so lang schon unpässlich schlapp, der nehme ich tags auch den Haushalt noch ab. Das Mädchen, unsere Tochter. Das Mädchen, doch, doch. Das Mädchen, ja, das braucht mich noch. Ja. Oh. Du Mist, du. Morgenblende. Oh, Anerkennung, Anerkennung. Das blinde Lämm. Siehst auch gut aus. Bist wohl krank, oder? Ist es soweit? Dann mach dich bereit. Dir lege ich gern die Hände auf. Versprochen? Versprochen. Und worauf? Wohin denn nur willst? Oh. Schamlos. Wie die am helllichten Tag wieder mit dem Kerl posiert. Übrigens. Ja. Ein hübscher Kerl, mit dem deine Rosi abends im Hauseingang knutscht. Was ist denn? Mach doch keinen Quatsch, du. Hänschen, ist dir was? Willst du da reinkommen? Und schon ist er drin. Ihnen kann ich's ja sagen, Fräulein Gisela. Ist die in diesen Stand verdammte Seele unserer Eck-H.O.? Naja, mit meinen eigenen Ohren. Behaupte niemand, er wisse, wovon die arme Kieze krank geworden sei. Bei solchem Weiberverschleiß. Diese Kerle. Alles Böcke. Weiber. In Wahrheit haben die ja bloß ihr Vergnügen im Kopf. Seien Sie bloß froh, Fräulein Gisela, dass Sie alleine sind. Dabei warte ich so. Und drinnen trägt sie sein Bild. Und träumt, er höre ihr stöhnen, wenn sein flammendes Haar sie versenkt. Und glätte, berät aufschauende Haut. Sanfthändig geschmeidsam, zärtlich bewogt. Und der Traum hieft Gestammel ins Wort. Na ja. Zimmermann, es ist ein Brief. Wer einen Brief bekommt, muss doch im Lande sein. Robert Zimmermann. Nee, tut mir leid. Polizistenfrau Anni. Großnüstrig, sich ihres Wertes bewusst, signalisiert mit Pelargonien auf dem Dachsims vor ihrer Mansarde, dass ihr hungriger Leib nimmer satt ist von ihres Gatten flüchtiger Streife. Der merkt nicht. Nur Dienst, Dienst und nochmals Dienst. Und Olaf? Verschwiegener Kaminfeger mit fuchsigem Schopf, von den Frauen geliebter, jung und gesellig, kann es heute nicht sehen, weil... Na, irgendwann muss der Mensch da auch mal arbeiten, ne? Hoher Vormittag also. Das ist der Eismann. Und während der Lederbeschürzte die Stangen zerhackt, dass die Splitter nur so fliegen. Da! Der war mir! Aua! Mama! Nun ist aber genug! Wieso seid ihr eigentlich nicht in der Schule, ihr Quecksilber? Und er selbst kleinste Portionen seiner eisigen Ware. Bitte sehr, meine Schönste. Guten Tag, für 30 Pfennig Eis, bitte. Ja, für 30 Pfennig. Und unbesehen der Person mit so viel Schmelz verkauft, dass man meint, dieses klitschnasse, tropfende Automobil wäre von heiteren Riesinnen umlagert, welche sich darin gefallen, seinen Chauffeur mit Münzen zu necken. Während Kolonialwarenhändler Naumann bereits beginnt, den Rinnstein von seiner Auslage zu fegen. Selbstverständlich, 2 Korabi. Bitteschön. Gleich hier aufs Eis. Dankeschön, auf Wiedersehen. Anschließend noch einmal seine Sprungdeckeluhr zückt, bevor er... Ah, der Herr Postbote. Na dann, Mahlzeit auch. Nun endgültig beruhigt, erneut zum Besen greift, während die Blonde in ihrer schummrigen Behausung den immer wiederkehrenden Traum ihrer kurzen Ehe träumt, während sich Dreihaupt und Yvonnes Kurt vor dem durstigen Gießereiofen den Feierabend am Tresen der Friedensburg versprechen und Oberlehrer Langes dürftige 13 Jahre nach dem herbeigelittenen Zusammenbruch im Mai 45 natürlich nicht von seiner einzigen haltgebenden Gewohnheit aus der Zeit davor lässt, da mag reden, wer will. Hier ist England, hier ist England, hier ist England. Diese Sendung geht auf Mittelwelle 456. Während Kaminfeger Olaf immer noch hurtig die Kundschaft bedient und Männerchorleiter Stein nun doch eingenickt scheint, während Straßenfeger Rote im Haferkasten vor sich einen halben Liter umständlich eine Stulle aus dem Papier schält. Oh, Griefenfett! Na fein, Else! Und der beinlose Kriegsinvalide an seinem Fenster im ersten Stock so heftig die Schmerzen im Fuß verscheucht, dass alle Welt glaubt, er fange Fliegen. Während der kinderlose Ingenieur kinderlos und Ingenieur überlegt, wie er seiner Lore abends eine Freude bereiten kann und zum Zerwanz greift, damit Männerchorleiter Stein endgültig aufschreckt. Banause. Und da er dies nicht weiß, trotzdem weiterspielt, bis Stein, Zorn zu verkünden, endlich ans Fenster tritt. Vom Turm der Krankenhauskapelle schlägt die Uhr. Männerchorleiter Stein hebt die Arme. Als wolle er die Straße umfangen, öffnet er die Arme. Noch nie in der vergangenen Zeit war ich zur Liebe so bereit. Fragt nicht, warum, wie sollt ich's wissen, nie möchte ich die Straße missen. Ich hab den Fleck mir nicht gewählt, wo grün sich nur durch Steine quält, wo Türen sich in Wände ducken und Männer auf den Gehsteig spucken. Wo Spatzen über Katzen lachen, wo Teller auf das Pflaster krachen. Auch ich wüsst manchen stilleren Ort, doch nie möcht ich von hier mehr fort. Ich brauche jetzt der Taubensimse, vertrauter Kindermüt'ge Bimse. Und selbst den Regenwurm vorm Glockenturm. Nein, Liebe, um sie zu verschenken, muss weiter nicht den Schritt mir lenken. Ich bin zu Haus. Und bleib unterm Wundendach. und ach, auf dass es weiter zieht. Sing ich dies Lied, sing ich dies Lied. Männerchorleiter Stein nimmt seine Arme herunter und tritt zurück. Auf unseren Deutschen in der Sowjetzone. Haben Sie schon gehört? Ist ja nichts zu beuern. Und natürlich wieder bei der Schlampe. Was denn klar, bloß an der. Warum lacht Sie so? Oh, nicht so gut, musste bloß an was denken. Mit jedem treibt die. Hören Sie doch endlich mit dem halben Ruhe auf. Also Ruhe da unten, bis noch mit der Zeit. Unverschämtheit. An der Ihrer Stelle wäre ich ruhig. Aha. Bestimmt will die blonden Führerschein, deswegen da lässt die... Der Fahrerlaubnis. Was? Fahrerlaubnis heißt jetzt. Ach, Fahrerlaubnis, ja. Deswegen lässt der Galan die üben. Solche Weiber. Überall nur einen Rahmen abschöppen. Die hat's nötig. Ausgerechnet die. Mein liebes Schwesterchen, liebste Hilde, nur rasch einige wenige Zeilen, meine gute Frau Bauer als ehemalige Nachbarin. Geh mir bloß weg, du. Und das ist Rumgepräme. Kommen Sie doch mal auf ein Tässchen. Echte Bohne, richtige Schokolade, schmeckt man doch gleich. Und die Bluse, sag ich Ihnen, das ist noch Friedensware. Ach, wie werd ich dem Herrgott danken, wenn wir erst alles wieder eins sind. Diese... Psst, nicht doch, psst. Selbst nur aufs Nassau an. Naja, hast ja recht. Aber die Schokolade hat geschmeckt. Hat sie. Aber wie gesagt, an der Drei habt ihrer Stelle wäre ich schön ruhig, wenn nämlich der ihr Hampelmann... Also das ist zu viel! Wie? Ich habe nichts gesagt. Ich auch nicht. Aber recht haben Sie. Jeden Abend voll wie 1000 Preußen und das Rumgekröle. Abscheulich. Man schämt sich direkt vor den Kindern. Wieso? Na, sagen Sie schon. Na ja, also neulich, da brüllt er doch. Singen kann man dazu ja wohl nicht mehr sagen. Der schwarze Stier... Stein auf. Ach ja. Na und dann? Das Mehl von der Almia, die lächeln nur dazu. Tja, möglicherweise kennt er einen der bei den Gebirgsjägern. Aber für so ein unschuldiges Kindlein, verstehen Sie denn nicht? Da kann das doch ein bleibender Schock. Oder stellen Sie sich vor, das Vögelchen? Wer? Na, wuschlichen Sam seine Walli. Die Schwalbe. Und man möchte meinen, dass wenigstens ein Spritzer des Giftes ihre züngelnden Mäuler betäubt. Aber sie blubbern unverdrossen über den geschlitzten Rock der Blonden, der doch nur ihre Storchenbeine offeriert. Den neuen italienischen Film, drüben haben sie schon diese Mattscheiben, in welchem eine rassige Dame mit immer neuen Liebhabern und gleichem Gondoliere, sah der nicht aus wie der Doriani, so lange unter den Brücken Venedigs hindurchplätschert, bis sich der Schiffer erbarmt, ihr endlich beizuwohnen. Über die Bräune der Mehlschwitze am Allerlei und dass Petersilie verbürgtermaßen die Potenz hebt, dass die junge Stramme aus der Eins unten so viel Milch haben soll, dass sie leicht weit mehr als nur ein Kind nähren kann und Sternzwirn doppelt so lange hält wie normaler. Sie wissen, dass die Marken für Butter bald wieder angeschafft werden. Noch eine Währungsreform bevorsteht. Das neue Geld ist schon gedruckt. Und das scheinheilige Fräulein Gisela. Nun, man wolle ja nichts behaupten. Aber völlig umsonst wird auch die nicht dem Invaliden aus dem ersten Stock die Lebensmittel ins Haus tragen. Tja, eine Luft ist das heute. Und die Rote baumt noch immer über ihr Rheuma. Bald wären, ist die einzige Gerechtigkeit. Die Rote, eine geborene Wehle, die handelte ehemals mit Gemüse. 18-19 rum, oben. Schräg gegenüber vom Kaufhaus, im Durchgang. Genau war es Merseburger Ecke Dämmering. 2 Minuten von unserer Straße, nichts Besonderes. Was eben möglich war zu der Zeit. Paar Kisten übereinander, Wachstuch drüber, Waage, Kasse, eine Handvoll Kleingeld, das war's schon. Hat sie mir jedenfalls so erzählt, als ich wieder mal bei ihr hockte. Du warst bei der Rote drin? Warum? Natürlich, oft. Ist mir nie aufgefallen damals. So war's bei der Rote. Na doch, doch, oft sogar. Ihr wart doch nicht verwandt. Das nicht. Aber sie ließ immer Griebenfett aus. Und? Die mochte mich irgendwie. Jedes Mal, wenn sie spitz kriegte, dass ich die Treppe runterkam. Ach, das Zettel. Du komm rein. Ich habe ja was Feines. Und dann fuhr sie tief in ihren unerschöpflichen Schmalztopf und bestrich mir eine frische Stulle. Ihrer Gewohnheit folgend beleckte sie dabei mehrmals das Messer. Oh. Eben. Manchmal glückte es mir, mich auf den Hof zu verdrücken. Meist jedoch habe ich es in ihrer Küche aufgegessen. Ich habe es all die Jahre hindurch nicht ein einziges Mal abgelehnt. Habe ich einfach nicht geschafft. Habe sie angesehen, gekaut. Sie hat erzählt, wie sie jung war und politisch. Und dann war es auch immer vorbei. Dann war das heruntergeschluckt. Die Rote, bevor sie ihren Mann gefunden hatte, war sogar Gründungsmitglied jenes Bundes unserer Stadt gewesen, welcher sich nach dem gekreuzigten Sklaven nannte. Und weil der dazu mal auf der Straße lag. Wer? Ja, er. Wegen rebellischer Umtriebe. Kein ordnungsliebender Tischlermeister ließ sich doch von dem mehr durcheinanderbringen. Ist eben die Rote, damals noch Wehle, eingesprungen. Unsere Rote? Solidarität sozusagen. Paar Wochen nur, aber immerhin. Hat er halt ihre Gemüsekisten in den Durchgang gehuckt. Ihr hat's richtig leid getan, dass er dann doch so bald wieder abberufen worden ist. Naja, Partei, da steckt keiner drin. Das ist mehr, als was ich einen so ausmalen kann. Und damals soll das passiert sein, warum er sich den Bart hat wachsen lassen. Da soll er nämlich einmal wohl zu viele Kisten übereinander gestellt haben. Fehlte die Erfahrung, Runkelrüben. Der Stapel kam ins Schaukeln und die oberste Kiste ist ihm dabei so heftig aufs Kinn gekantet, dass es sofort 3-4 Zentimeter aufsprang. Aus purer Eitelkeit. Seit damals steht der Mann weiß Gott in der Öffentlichkeit. Habe er sich einen narbenverhüllenden Bart wachsen lassen. Den Spitzbart. So kommt eins zum anderen. Rosi! Rosi! Olaf! Olaf! Olaf! Wo bleibst du denn nur? Du darfst mich nie wieder so lange allein. Oh, Olaf! Ey! Nachtwächter! Hey! Nachtwächter! Schon aufgewacht, hä? Schon die Küche geputzt, schon die Wäsche gespült, schon die Treppe gefegt? Schon die Betten geschüttelt, Kaffee gebrüht, das Essen. Noch so ein. Hänschen, ist irgendwas. Hans? Hans, mit wem sprichst du? Geht's deiner Frau heute etwa besser? Komm, sei brav, schlaf! Also doch wie immer. Nein. Diese Kaminfeger. Glücksbringer. Rußige Weiberhelden sind das. Seelenlose Verderber. Windige. Mädchenverführer. Es ist vorbei, es ist alles vorbei. Der hat meine Rosi entjungfert. In diesem Jahr beträgt die Lebenserwartung eines Mannes 66,13 und einer Frau 70,68 Jahre. Entfallen auf 100 Haushalte 2,1 Kühlschränke, 1,6 Waschmaschinen, 86,8 Rundfunk- und 5,1 Fernsehempfänger. Verbraucht der Durchschnittsmensch über 45 Kilogramm Fleisch, 12,2 Kilogramm Fisch, 121,6 Kilogramm Mehl und Nährmittel, 0,3 Kilogramm Bohnenkaffee, 116 Eier, 50 Kilogramm Gemüse und 51 Kilogramm Obst. Verfügen 12% der Arbeiter- und Angestelltenhaushalte über ein Monatseinkommen von unter 400 Mark, 26,7% von 400 bis unter 600 Mark, 26,9% von 600 bis unter 800 Mark, 18,9% von 800 bis unter 1000 Mark und 15,5% über 1000 Mark. haben 98,89% der Bevölkerung, 352 Männer und 114 Frauen, in die Volkskammer gewählt. Beschließt diese das Gesetz über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Amtszeit? Indessen quackert die Suppe für Yvonnes Kurt vor sich hin. Kuddeln, kleingeschnippelte Gurke, Pfefferkörner, zwei ausgewachsene Lorbeerblätter. Ein dösender Köter wischt zum wiederholten Male die Pfote über die geschlossenen Augen und legt seine Ohren demütig um. Berge herrlichsten Gekröses und gehören niemandem. Schwalben malen hungrige Schleifen an den hohen Himmel. Sonne brennt unverdrossen. Selbst die Spitzen des zähen Pflasterritzengrases hauchen schon letztes Grün aus. Mutter Rothe, all davon unberührt, sitzt, die Ärmel ihres dunkelblauen Wollkleides bis zur Schulter aufgekrempelt, am Küchenfenster und sinniert. 13 Zentner Brikett auf die Karte, 20 oder doch 25 Zentner Rohkohle. Aber wenn der bitte. Unter der allgegenwärtigen Liebe der unbarmherzigen Sonne stupst, mehlig vorerst, lauer Wind, Pappelschnee wispernd über das Pflaster des Nachmittags. Die Türen der Häuser schweigen. Stille. Stille. Ist genug. Nickt die Glocke vom Turm der Krankenhauskapelle. Speichen muss Adenauer weichen. Tritt Hefe in die Speichen muss Adenauer weichen. Halten Sie uns die Daumen, Egon Arthur kommt an Frohlack. Frohlack und Arthur an erster Stelle. Schur, Hefe, Hefe an erster Stelle. Gustav, Gustav gewinnt. Die Kerle zischen ab wie Hefe, sagt das Mädchen zu dem anderen, mit dem es im schmalbrüstigen Fenster lehnt. Und weil sich so schickt, zögert diese zappelig. Momentchen, warte, Momentchen! Bevor unser Badezeug das picklige Geschrei von euch krapschigen Rüpeln besänftigte, euch zu erfahrenen Jungmännern verzauberte, welchen gleichsam von nebenher die Kraft zuwuchs gelassen, den Sprungturm zu ersteigen, die stillen Wasser aufzuwühlen und zu sagen: Ich zieh mir nur eine trockene Hose über! Einer verschwindet. Noch einer und noch einer. Wenn das der Bademeister gesehen hätte. Höchstens zwei in einer Kabine waren erlaubt. Naja. Wuschliger Sam aber. Ich nicht. Ich bleib in der Sonne. Meine Haut macht das bitte fast gar nichts. Gackerten wir Mädchen bebend vor gespielter Langeweile. Lobten Sams Bräune. Blinzelten Ahnen mit geblähten Näschen zu gegen die Sonne stehenden Kabinen. Fräulein Faust mit ihren Töchtern? 5-1. Hörten euer Keuchen, wussten um euer Verlangen. Awesome. Schön braun bist du ja. Und konnten uns noch nicht erbarmen. Endlich schwingt ihr Erhitzten euch aus jener Brettergruft. Und als kichere ein Bach, kappeln, tatschen und kitzeln wir. Und plötzlich baden wir uns bei sonst wem und begreifen, was es heißt, gierig die Zeit zu leben. Sanft wie ein Tier schmiegt sich solch Nachmittag an die Menschen. Erst wird er rot, dann wird er blau. Und dann spuckt er. Sie sehen selbst, Sie hören selbst, urteilen Sie selbst. Guten Abend, liebe Schlagerfreunde, hier ist Fred Ignor mit den Schlagern der Woche. Unter dem Milchwald, eine radiophone Dichtung von Dylan Thomas. aus dem Englischen von Erich Fried. Wie schnell doch so ein Tag vergeht. Psst. Nicht doch nicht. Nicht so hastig. Siehst du nicht Mutter Rothe in ihrem gestrickten, sich waghalsig weit aus dem Fenster beugen? Dort über Naumanns Geschäft? Ist aber auch ein unmögliches Hindernis, dieser Sonnenschutz. Vor allem, wenn man gucken will. Und ich will gucken. Natürlich, natürlich. Und was bitte? Ob Dreihaupt Heinz auch heute wieder in die Kneipe einkehrt? Das war doch längst klar, hä? Während dieser glutheißen Mittagspause auf Kläsche. Kurt kommt auch mit, ne? Friedensburg. Und Durst ist eben schlimmer als... Kennen wir, kennen wir. Ob die Blonde ihre Wohnzimmergardinen tatsächlich abzwickt, um sie zu waschen? Das schlägt doch dem Fass. Hängt sie einfach verkehrt rum wieder auf. Na gut, der Eierbesuch guckt sowieso nicht so sehr auf die Stoß. Aber also wenn ich das mein Babsch erzähle, wo der doch durch seinen Beruf, ja, also von Amts wegen so pingelig auf Ordnung hält. Na, sind sie losgeworden, ihren Brief? Wie? Na ja, war nicht der Erste und es wird auch nicht der Letzte gewesen sein. So viel ist sicher. Wachmann Kitze flitzt, Einkaufsbeutel untergeklemmt, wie vom gefallenen Engel verfolgt, zum Fräulein Gisela. In die Eck-HO. Hoffentlich hat er Glück. Beim Krämer vorbei und zwar fix, denn beim Naumann, da kaufe ich nix. Was im Kühlschrank gehört, damit's nicht verdirbt wie ein Käse oder Fisch oder Büchs. Männerchorleiter Stein, heute probenfrei, dabei voller quellender Töne, dass ihm der eine oder andere schon einfach so über die Lippen rutscht, kämmt mit der bloßen Hand wild durch sein Haar, schüttelt verneinend sein Haupt und ruft unzufrieden. Jahreszeitweib, wie sonst dieser Missklang, der Klang der Zeit gehört, geölt. Und Großvater Paul hat in seinem Schrebergarten wieder mal nur mit der Netzunterhose bekleidet, den langen Nachmittagsspaziergänger geschockt und dabei die freie Natur genossen, wie ein schmerzlich entbehrtes Bad. Jetzt setze ich mich, alten Stinker, auf die Bank im Hof. Und wenn der Stein zeitig genug aus der Schenke heimkehrt, singe ich mit ihm, bis sich der Himmel biegt und uns berührt. Ist schon ein elender Schlawiner, der Alte. Aber dort, das sieht doch aus wie... Ich, Olaf, der heute Abend den Antrittsbesuch bei Rosis Eltern macht. Na, ich habe mich geseift und geschrubbt. Und den Nadelgestreiften gedämpft, dass ich aussehe wie eine rothaarige Rothaut. Den Schlips, den habe ich von ihr. Zum ewigen Andenken. Oh, Rosi. Selbst wenn sich dein Nachtwächtervater querstellt, uns trennt niemand mehr. Wenn's nur schon vorbei wäre. Diese Halbschuhe hier, die Kreppsohle, sind nur geborgt. Glänzen prächtig. Na, drücken verdammt. Und ich bring meine dicke Schwägerin Marianne zur Haltestelle der Straßenbahn. Wir haben den ganzen Tag bei Kuchen und Kaffee verschwatzt. Und das war gut so. Ach, was gibt es Besseres als einen vollen Magen, einen ruhigen Platz und Kinder wie deine Ursel, Marianne, die wissen, was sie wollen. Ist das nicht die Frau des Polizisten? Ganz recht, Namt. Ich wollte eigentlich, aber hat ja bereits geschlossen, unser Kaufmann. Pass auf, jetzt. Wie? Der Kaminfeger? Was sie nicht sagen. Hab's nicht mehr gesehen, nee. Joi, der ja, Kaminfeger. Ja, meine Pelagonien sind sehr eifrig. Die viele Sonne auf dem Sims bekommt ihn, ganz recht. Das ist ja das Neiste überhaupt. Mit der kleinen Rosi also. Naja, die Kinder werden fliegen, da sieht man schon mal wieder. Hoffentlich bekommen sie einen Niederflurwagen. Da fällt der Frau Schwägerin dann das Einsteigen nicht so schwer. Schönen Abend noch. Und nun Platz da. Für Naumann. Der mit seiner Stechkarre die leeren Gemüsekisten an die Häuserecke, richtig, gegenüber dem Krankenhaus balanciert. Tja, das Geschäft heute. Ganz erträglich für ein Wochentag Ende Mai. Oh, alles kleine Leute hier. Was darf man da schon erwarten? Aber man lebt natürlich. Und ist sein eigener Herr. Ist eben Tradition bei uns mit dem Gewerbe. Vater, Brüder, alles Gewerbetreibende. Ich bin da keine Ausnahme. Nur man kennt die Leute, sie kennen einen. Es gibt Schlimmeres. Aber wem sage ich das? So, ich muss wieder. Oben um die Ecke. Das ist Straßenfeger Rothe. Rund um die Werkzeugkiste. Papier, Kippen, Auswurf, Hundescheiße. Das dulde ich nicht. Sanddruck und Tusch auf die Schippe gefecht. Hat er eben erst später Ruhe der Besen. Sie wartet sicher schon, mein Elzchen. Das ist so. Na, aber schnell, sonst zerschnurzeln mir doch die Zwiebelringe noch vollkommen. Ist denn das die Menschlichkeit? So zeitschön. Ah, mit dem Netz voll Flaschen Bier. Also der Dreiherr, der von der Französischen. Und das ist doch. Aber der ist doch gerade erst. Nee, das ist der Stein. Müssen die aber auch ausgerechnet jetzt schon wieder saufen. Horch, wie schnell so ein Tag vergeht. Auf einen Schlag. Jetzt setzen sie an. Trinken. Trinken auf diesen Abend. Auf die Gnade dieses einzigen, dieses verflucht herrlichen Lebens. Schick uns den Zerwanz runter, Lore, dass er das Herz uns kühlt. Manchmal scheint es wirklich, als wolle der Mond in Ruß und Tinte ertrinken. Und Walli, lebendiges Fernweh, meint dann, er mahne ihren nächsten Brief an. Der Postbote hat seinen Brief übrigens nicht zustellen können. Zimmermann, Abgang nach drüben. Die Dreihaupt hat selbst angesetzten Likör in die gute Stube des Hofes getragen und will tüchtig gelobt sein. Anni verspricht eben Großvater Paul, ihn auch ganz bestimmt in seinem Garten zu besuchen. Und Yvonne sitzt nah bei ihrem Kurt und staunt über den kräftigen Nacken ihres leichten Mannes. Wachmann Kitze spitzt beim Brote bestreichen pfiffelig die Lippen. Und Ehepaar Rothe wundert sich an seinem Fenster, was für einen gewaltigen Schein doch ein einzelnes Licht verbreiten kann. Das ist der Zeitpunkt, zu dem Naumanns Gemüsestiegen gewöhnlich wieder abgeholt werden. Und morgen und noch wird es so sein. Es ist lange her. Was heißt das schon? Es ist lange her, seit Männerchorleiter Stein, als gäbe er ein Geheimnispreis, sein Lied sang. Ja, das ist lange her. Die Straßen sind voller Gesänge. Krebssohlen auf Vorstadtpflaster. Hörspiel von Gerhard Pötsch. Dramaturgie Matthias Thalheim. Erzählerin Katharina Tomaszewski. Erzähler Gerd Grasse. In weiteren Rollen hörten Sie Astrid Bless, Ingrid Hille, Käthe Koch, Manon Strache, Bert Franzke, Erich Gieser, Wolfgang Jakob, Walter Jeckel, Fred Arthur Geppert und andere. Musik Rainer Bredemeier. Schnitt Hans-Peter Runert, Jörg Theil. Ton Erika Schüttauf, Dietmar Hagen, Wolfgang Masthoff. Regieassistenz Dorothea Garlin, Ingrid Krempel. Regie Horst Liepach.